Komm doch mal, Peter, wir wollen hinfahren, es ist doch unser Spot. Die Kinder schlafen also in einem Bar und den weiten Weg um mir hin. Hast du schon genug getrunken? Hör doch mal einmal auf. Na, Mama, das ist doch so schlimm gar nicht. Ich habe ja noch gar nichts getrunken. Wir wollen doch jetzt nur mal auf den Tanzplatz. Und gut ist, tanzen den Walz durch den Schein, wo du die Musikanten spielen. Ich tät mich aber schämen. Na, Mama, brauchst dich nicht schämen, weil ich sei noch stark. Hip no gloves of paper. Vamos doch am. Lass mir doch helfen mit Heil Das ist immer nun so. Das ist die Schande von der Leiden.